Es war Mord, und als sie ihn fragen, wer ist denn eigentlich, nimmt der Schwarze Ritter die Maske ab. Es ist Shiji Kudo. Noch einer. Und noch einer. Er ist Kudo, und das ist Kudo. Wir alle sind Shiji Kudo. Hallo und herzlich willkommen zum 92. Conan-Cast. Heute geht es um die Detektiv Conan Shinichi Edition und mit dabei ist auch Bianca. Hallo Bianca. Hallo. Und ich begrüße Olli. Hallo Olli. Hallo zusammen. Mit dabei ist auch Lasse. Hallo Lasse. Hallo mit allen mit zusammen. Und wer jetzt dachte, dass er nicht mit dabei ist, er ist doch mit dabei. Willkommen, unser Stargast Kevin. Schönen guten Abend Philipp, alle anderen und liebe Zuhörer. Hallo. Genau, heute geht es um die Shinichi Edition, die vor kurzem in Deutschland erschienen ist und man muss dazu sagen, nur in Deutschland erschienen ist. Sie ist in keinem anderen Land der Welt verfügbar, nur bei uns hier in Deutschland, okay, Österreich und der Schweiz natürlich auch. Dazu kommen wir dann später noch, wenn wir uns das Preisschild auf der Rückseite angucken. Zunächst aber besprechen wir das, die äußere Aufmachung des Bandes. Da haben wir ja das Cover, wo Conan zu sehen ist, wo aber auch Shinichi. Genau. Den Namen habe ich schon mal gelesen. Ja, in der Werbung hinten. ja, Shinichi ist dort zu sehen, auf dem Cover zum Glück richtig geschrieben, bei der Shinichi Edition. Sitzen dort auf dem Sessel von Sherlock Holmes, möge man vermuten, in der Baker Street 221b. Okay, das kann man ja nicht erkennen. Und im Hintergrund ist noch in einem roten Farbton Conan zu sehen, wie er ganz mysteriös an, ich schätze mal, an der Wand lehnt oder was auch immer. Auf jeden Fall sehr cool aufgemacht, so ein bisschen blutrot und natürlich auch Shinichi im Sherlock-Holmes-Style mit vorne drauf. Ja, gefällt mir sehr gut. Einen japanischen Vergleich haben wir diesmal nicht, also von daher. Allerdings haben wir einen Vergleich zu, glaube ich, Band 84. Hm. Das war ja dieser das Jubiläumsbild zum 20. Conan-Jubiläum, das wir dann in Deutschland erstmals auch mit Conan Farbseiten dann auch genau so zu sehen war. Meine ich. Wo meinst du, auf dem Cover oder in den Farbseiten? Nee, bei den Farbseiten drin. Ah, okay. Die Farbseite ist die Vorder- und die Rückseite und die Seite, wo auch wieder der gleiche Shinichi zu sehen ist an der Seite und unten drunter auch Shinichi Edition. Dann noch der grüne Detective Conan Schriftzug, der natürlich auch vorne grün ist und auch das Egmont Manga Logo ist dementsprechend grün. Bei der normalen Serie ist es ja immer schwarz. Bei den normalen Manga-Bänden, bei den Sonderbänden variieren sie es ja immer ein bisschen von rot zu blau zu grün zu orange. Ja, also alle möglichen Farbvarianten sind mit dabei. Diesmal ist es wieder grün, war ja schon bei der Soccer Selection, so hieß sie, ne? Grün. Kick it like Conan. Ah, genau, japanisch war Soccer Selection, Kick it like Conan, ja. Nicht like Beckham. Nein. Dann auf der Rückseite noch der Hinweis Mystery, auch das Egmont Manga-Logo. Und der Verweis auf egmont-manga.de und dann die ISBN-Nummer und der Preis 5,99 € in Deutschland, 6,20 € in Österreich und in der Schweiz. Keine Ahnung. Ja, was sagt ihr zur Inhaltsangabe, die hinten steht? Finde ich sehr schön, passt gut. Vor allem auch oben drunter, oben drüber und unten drunter. Also, ja, ungewohnt, muss man sagen, dadurch, dass das Schlüsselloch in der Mitte ist, aber ansonsten sehr schön gemacht. Also gefällt mir gut als Einleitung. Auch der letzte Satz sagt natürlich, was du schon angesprochen hast. Diese Fälle sind hier zum ersten Mal exklusiv in dieser Form nachzulesen. Ja, und so zusammengefasst auf einen Blick sozusagen. Ja, die ganzen Fälle sind ja auch schon den deutschen Anime-Zuschauern bekannt. Also alle, die von RTL 2 oder meinetwegen auch Viva-Zeiten noch den Anime kennen, die 333 Folgen, die werden sich mit diesem Band bestens zurechtfinden. Alles Fälle, die aus dem Anime bekannt sind und jetzt hier eben zusammengefasst wurden in der Shinichi Edition und natürlich auch sind es alles Fälle, die mit Shinichi zu tun haben. Na, das müssen wir noch ein bisschen üben. Bis zum Ende des Casts hast du das dann auch drauf. Immer arbeiten, ne? Es tut mir leid, dieser Witz ist nicht geplant, aber es ist manchmal sogar wirklich schwierig, das auszusprechen, oder? Oder kommst du mir so vor? Na gut, machen wir weiter. Vielleicht sollte ich einmal Shinichi aufnehmen und das immer dann dahin packen, wenn ich es sagen möchte. Mir fällt gerade auf, Professor Agasa sagt in den Filmen manchmal Shinichi. Ja. Ist auch aufgefallen, mal. Ja, genau. Shinichi, ja. Vielleicht sollte ich Professor Agasa holen, der spricht dann auch für mich hier. Shinichi. Das geht echt besser. Shinichi. Genau. Schlagen wir den Band auf, da sehen wir dann zunächst einmal eine weiße Seite mit dem Hinweis Detective Conan Shinichi Edition, praktisch das gleiche vom Cover, nur in schwarz-weiß, sage ich mal, und ein bisschen andere Farben natürlich, damit man es lesen kann. Dann das Cover in schwarz-weiß. Und auf der nächsten Seite dann die Inhaltsangabe mit den vier verschiedenen Akten. Akte 1, Akte 2, Akte 3, Akte 4 mit den vier verschiedenen Titeln. Der Holmes der Neuzeit hat ein Kapitel. Meisterdetektive, die Akte 2 hat 7 Kapitel, was ja eigentlich 2 Fälle sind, genau, die hier zusammengefasst wurden. Aber man meint ja, und dann kommen wir darauf später zu sprechen. Worauf? Also, wen man mit Meisterdetektive meint, der Plural ist ja eindeutig eigentlich. Ja, genau. Also, es geht halt um den ersten Fall und der zweite ist mehr oder weniger Anhang, sage ich mal so. Dann die Akte 3, Mord an Bord, das ist wieder ein Fall. Kommen wir auch später natürlich noch drauf zu sprechen. Und Akte 4, das Comeback, das sind 7 Fälle oder Kapitel, die aber auch eigentlich 2 verschiedene Fälle abdecken. Also haben wir praktisch in diesem ganzen Band 6 verschiedene Fälle, wenn ich mich nicht getäuscht habe. Exakt. Und das habe ich nicht. Ja. Gut, dann beginnen wir direkt auf der nächsten Seite, nachdem wir unser schönes Shinichi und Conan-Bild noch bei der Inhaltsangabe unten angesehen haben. Erst ansehen, vorher Blättern verboten. Genau. Ja, diesmal gibt es kein Impressum, ne? Das Impressum ist auf der Rückseite. Ja. Da müssen wir dann leider am Ende des Podcasts darauf zu sprechen kommen. Das dürfen wir noch nicht vorwegnehmen. Wir müssen ganz chronologisch vorgehen. Wir beginnen mit der ersten Akte, was ja auch schön eingeleitet wird mit einer schwarzen Seite. Eben noch ein gefeierter Oberschülerdetektiv, geht es los mit dem ersten Fall, den uns jetzt Bianca vorstellen wird. Ja, genau. Und zwar handelt der allererste Fall des Shinichi-Sonderbandes natürlich davon, wir kennen es alle, wie Shinichi letztendlich zu Conan schrumpft. Die erste Folge im Anime, sogleich der erste Fall überhaupt in einem Conan-Manga, beginnt damit, dass Shinichi einen Fall aufklärt, bei dem ein alter Mann im Rollstuhl sitzt, ein Gipsbein hat und Shinichi enttarnt diesen als Mörder, indem er einen Globus nach ihm schießt, woraufhin dieser Mann aufsteht. Am Tag darauf geht Shinichi dann von der Schule nach Hause, liest den Zeitungsartikel über sich, freut sich natürlich drüber, als Ran auf sich aufmerksam macht, indem sie ihm ihren Karateanzug, der zusammengebündelt ist, ans Gesicht knallt. Sieht ganz witzig aus. Daraufhin gehen sie natürlich zusammen nach Hause, unterhalten sich über Fanpost, die Shinichi erhalten hat, darüber, was er für ein Holmes-Freak ist. Und Ran erinnert ihn gleichzeitig daran, dass er ihr versprochen hatte, mit ihr ins Tropical Land zu gehen, wenn sie die Karate-Meisterschaften gewinnen würde. Also gehen sie natürlich kurz darauf ins Tropical Land und wollen unbedingt mit der Achterbahn, dem Mystery Coaster, fahren, in deren Anstehbereich so ein kleines Gruselkabinett eingebaut ist, wo sie dann auch ein paar Leute kennenlernen, mit denen sie später zusammen im Waggon sitzen werden. Kurz bevor die Fahrt losgeht, schleichen, eher auffällig, sich noch die beiden Männer in Schwarz, später bekannt als Gin und Wodka, an, mit den Worten: "Hey, lasst mal die Onkels durch." Die setzen sich dann in den letzten Wagen und wollen einfach beobachten, ob ihr Klient denn auftaucht. Doch während der Fahrt kommt es leider zu einem Mord. Was heißt leider? Ohne Mord kein Fall bei Detektiv Conan. Wir sehen an dieser Stelle im Manga, im Gegensatz zum Anime, so richtig viel Blut nach oben spritzen. Aber ehrlich, so viel Blut wieder rausspritzt. Also, okay. Ich weiß ja nicht, wie es real ist, aber... Ach, sollte einfach nur... Es ist das erste Kapitel. Ja. Und man muss halt sagen, boah, geile Serie, kauf ich weiter. So ist es ja dann. Und deswegen trägt er schwarze Klamotten. Ja, Steffen. die Organisation wäre komplett schwarz dann, ne? Wenn er den Regenschirm aufspannt, damit ich nichts abkriege. Vielleicht sollte er rote Kleidung tragen, da sieht man es noch weniger. Naja. Auf jeden Fall klärt Shinichi diesen Fall natürlich ganz schnell auf, noch im Beisein aller Leute, die drumherum stehen. Komischerweise werden Gin und Wodka gar nicht wirklich von der Polizei festgehalten. Sie müssen nur so lange bleiben, bis der Fall aufgeklärt ist. Man erfährt nicht mal mehr ihre richtigen Namen. Ich weiß jetzt nicht, ob die ausgesagt haben. Im Anime heißt es zum Beispiel, dass Megure sagt, ja, von den beiden komischen Typen kennen wir die Namen nicht. Aber, ja, sollte ich jetzt spoilern oder nicht? Eigentlich kennt ja jeder den Fall. Shinichi entlarvt die Täterin, die ihre Perlenkette dafür benutzt hatte, ihren Ex-Freund zu ermorden. Und ja, geht dann natürlich mit ran, wieder durch den Park, die sich total freut, dass das jetzt endlich mal durch ist mit diesem Detektivfall. Wobei sie eigentlich weint, weil sie das Ganze schrecklich fand, was passiert ist. Aber in dem Moment hört Shinichi ihr natürlich wieder mal nicht zu, weil er Gin und Wodka wieder bemerkt. Diese natürlich verfolgt, beziehungsweise sieht er nur Wodka, der mit seinem Klienten Geld austauscht. Und dabei bemerkt Shinichi halt Gin nicht, der sich von hinten anschleicht, ihn niederschlägt und ihm das neue Gift seiner geliebten Organisation einflößt, was ihn töten sollte. Doch als er wieder aufwacht und die Parkwächter ihn fragen, na, alles gut bei dir, Kleiner? Sitzt er einfach nur blöd da und fragt sich, hä? Dafür wird der Satz abgeschlossen, den wir vorhin vor dem Kapitel begonnen haben. Genau, ja, sehr schön. Eben noch ein gefeierter Oberschuldetektiv und plötzlich gefangen im Körper eines Dreikäsehochs. Und alles, was dann ja in Kapitel 2 normalerweise in Band 1 aufgeschlüsselt werden würde, das wird dann ja auch im Nachklang dann noch auf der nächsten Seite in einem kleinen Text genauer dargestellt. Aber kommen wir noch kurz zur, ja, ich sag mal, Bewertung des ersten Falls. Also, ich glaube, da kann man eigentlich kaum was anderes geben als 5 von 5 Perlenketten. Ich denke mal, wer hier was anderes vergibt, der... Ja, okay, Kevin. Du darfst den Cast hier verlassen. Der wird ausgeschlossen. Genau. Die spoilerfreie Zone kommt jetzt. Die Spoilerzone. Oh, ja. Ja, also ich denke, braucht man, glaube ich, nicht mehr viel zu sagen. Gibt natürlich viele Punkte, die ein bisschen unlogisch wirken noch, aber es ist halt der Anfang der Serie und von daher... Teilweise schon veraltet. Gin und Wodka haben Angst vor Megure, als der sie anstarrt. Ja. Gin ist noch Rechtshänder. Das wird, später ist er Linkshänder. Ran hat eine normale Frisur. Aber schon, hatte sie schon angedeutet. Und ich muss sagen, der erste Fall ist natürlich ikonisch mit der tödlichen Perlenkette, aber sagen wir mal so, noch nicht die Glanzzeiten von Gosho Aomas Fällen, ehrlich gesagt. Also ich fand ihn immer so ein bisschen aber Kult. Aber es ist Kult und es ist eine geniale Einführung, immerhin das. Aber nicht der beste Fall. Es ist ja auch 22 Jahre alt, ne? Also muss man auch ein bisschen ja, und auch ein bisschen, also gnädig mit sein. Genau wie mit den alten Major Kaito-Sachen. Ja, genau. Also ist halt ein gelungener Einstieg in die Serie. Kann man sich jetzt auch drüber streiten, ob es halt perfekt ist oder nicht. Ich sag mal, heutzutage würden Gin und Wodka auch nie mehr mit der Achterbahn fahren, um zu gucken, ob der Vertragspartner denn da ist. Das macht überhaupt keinen Sinn. Und naja, wenn es zu einer Leibesvisitation gekommen wäre, hätten Gin und Wodka auch schlechte Karten gehabt, denke ich mal. Und dann wäre die Frage auch kommen, hä, was ist das denn da für ein Gift, was Gin bei sich trägt? Aber genau, wenn man gleich erkennen würde, dass es Gift ist. Na, irgendwelche Kapseln da drin? Ja, das sind Kapseln. Kann ja auch Medikament sein. Ja, dann nehmen Sie doch einmal eine Kapsel ein. Ja, genau. Ja. Du sagst ja auch nicht, wenn du Medikamente dabei hast, auch nimm noch mal ein Medikament. Ich habe auch gerade keine Medizin. Dann klingelt irgendwie die Armbanduhr, weil jetzt müssten sie zum Treffen gehen. Und dann sagt Megure, ah, ihre Armbanduhr klingelt. Jetzt müssten sie ihre Medizin wohl nehmen, oder? Klar. Hier, Wodka. Bitteschön. Ja. Immerhin haben wir in diesem Fall keine Detective Boys. Im Manga nicht, im Anime schon, ja. Ja. Machen wir weiter mit dem nächsten Fall. Wir haben dann ja direkt nach dem Hinweis auf den Zwischenteil sozusagen, was in Kapitel 2 und den folgenden Kapiteln passiert, haben wir dann noch den Hinweis, ein Junge überlebt, und machen dann direkt weiter mit dem zweiten Fall, wo ja Heiji das erste Mal auftritt und die wird uns jetzt Kevin vorstellen, Heiji, nicht wahr? Davor wollte ich gerne nochmal auf diesen Hinweis zu sprechen kommen, denn wenn nicht hier, wo dann? Wahrscheinlich nirgendwo und gar nicht mehr. Nicht viele wissen, dass ich auch Harry Potter-Fan bin, weshalb ich da ein bisschen was reinspielen lassen konnte. Und ein Junge überlebt ist der Titel des ersten Kapitels des ersten Harry Potter-Bandes. Ein Junge überlebt. Und nun kommt, wie er schon sagte, Kapitel oder Akte 2, welchen ich euch, genau welche Akte, die ich euch nun vorstellen werde. Nämlich beginnt dieser Fall damit, dass Colin erkältet ist und mit Rand telefoniert. Das macht er im Verlauf der Serie öfters, um ja sich einmal zu informieren, ja, was machst du so? Und ja, mir geht's super und so weiter. Ich kämpfe ja noch an dem harten, harten Fall. Ja, als ob. Nämlich, ja, als ob, genau. Auch anderer scheint das nicht so für voll zu nehmen, denn eine unbekannte Person stürmt die Detektei Mori und ist sich ganz sicher, dass Shinichi Puto doch hier irgendwo in der Nähe sein müsste. Ran verneint das. Kokoro hat keine Ahnung. Und während dieses Gefechtes stürmt eine weitere Person hinein, welche angeblich schon oft geklingelt hätte. Eine Frau Kimie Tsujimura, die gerne die Dienste von Kokoro in Anspruch nehmen möchte. Sie erklärt dann ihr Anliegen, nämlich geht es um eine 24-jährige Yukiko, die Mittelschule und Oberschule mit Bravour abgeschlossen hat, also eine echte Überfliegerin ist und mit ihrem Studiengang auf dem besten Weg ist, Ärztin zu werden. Conroy denkt natürlich, ja, ist noch alles gut, hauen sie ab. Aber hey, ist alles klar, ja. Schön. Das ist alles zu perfekt für sie, werte Dame. Die sagte nur, ja gut, also gut. Und so geht es weiter. Um einen Skandal zu verhindern, weil eine Diplomatenfrau in einer Detektei auftaucht, nimmt man kurzerhand die ganze Detektei Mori mit, verfrachtet sie in die in das schöne Haus, in die schöne Villa der Auftraggeberin, findet dort noch einen Butler vor, den Vater des Besitzers der Villa und außerdem noch ein Liebespaar, ne? Genau, ein Liebespaar. Ja, den Sohn vom Hausbesitzer. Wunderbar. Auch da scheint es familiäre Probleme zu geben, welche allerdings später noch gelüftet werden. Ich gehe schnell weiter. Beim Aufstieg der Treppe findet man auch den Opa, also wie schon eben angesprochen, den Vater des eigentlichen Hausbesitzers, der hier einen eben gefangenen Fisch präsentiert. Gott hab ihn selig. Den Fisch? Nee, den Opa, aber ja, mir auf den Fisch. Mittlerweile hören sie aber heraus, Mori, na klar, Kokoro Mori, und dann kommen sie drauf, das ist doch ein gefeierter Detektiv. Nichtsdestotrotz klopft Kimie aber schon an seiner Zimmertür, nimmt ihren Schlüssel, macht auf, und es fällt sofort auf, da dudelt eine Oper herum, und außerdem ist ein schier willkürlich gestapelter Bücherstapel am Tisch vorzufinden. Das sagst du natürlich nur, weil du schon die Auflösung kennst, denn im eigentlichen Fall spielt es ja noch gar keine Rolle, aber in der Tat, ja. Für die Aufklärung ist natürlich wirklich sehr interessant. Ja. Kimia stürmt hin, möchte ihren Gatten Isao aufwecken, doch dieser fällt tot um. Der tot auf dem Boden liegende wird natürlich gleich von Conan und Heiji inspiziert, während Kokoro noch hinter dem Tisch hervorlugt. Naja, das muss große Detektivarbeit sein. Immerhin kann er sagen, keiner reinkommen, hier muss erstmal die Polizei heran, ein Krankenwagen muss wohl nicht gerufen werden, so wie der aussieht. Ja, es geht weiter. Conan findet einen Stich, sucht weiter, findet eine Nadel, stoßt mit Heiji zusammen, alles klar. Ran fährt ihn zurück, die Polizei taucht auf und langsam wird klar, wer hier das Sagen hat. Denn hier wird schon klar, okay, Conan, der Meisterdetektiv, taucht jetzt schon an einer Stelle auf mit dem großen Heiji aus dem Westen. Heiji präsentiert alsbald auch schon seine erste Auflösung, sagt, dass Lippen und Fingernägel violett gefärbt wären, Augenspuren von einem Blutaustritt hätten. Das wären für ihn eindeutig Indizien eines Erstickungstodes. Weiterhin gibt er noch viele weitere Details preis, welche auch der Ermittler von McGorrell bestätigen kann. Rand fühlt sich währenddessen an Shinichi erinnert, doch es geht weiter. McGorrell findet Schlüssel in seiner Hosentasche und weiß oder glaubt daher zu wissen, aha, die Tür war also tatsächlich abgeriegelt, ein Mord in einem abgeriegelten Raum, hier kann ja wohl gar nichts mit dem rechten Ding zugehen. Ja, Rand ruft erstmal, wie, ja, so selten ein Arzt, meistens ein Krankenwagen, diesmal explizit einen Arzt, ja, Conan wird verlebt in eine Krankenstation, ach nee, in ein anderes Zimmer. Heiji meint den Trick geschaut zu haben. Der Fall wird rekonstruiert von Heiji. Er nutzt diesmal eine Angelschnur, um den Fall neu zu, rekonstruieren. Conan aber ist sich sicher, derjenige, der sich eben als Täter hinstellt, nämlich der Opa, gibt nämlich die Tat zu. Shinichi will das nicht länger dulden und genau, ihr habt richtig gehört, Shinichi, denn jetzt tritt jemand voran, der eigentlich nicht mehr vorantreten dürfte. Shinichi Kudo ist zurückgekehrt. Was hat er hier jetzt zu sagen? Natürlich, klar, auch er möchte eine Fallauflösung präsentieren, aber eine andere als die, die Heiji vorgetragen hat. Die Frage ist ja nun, welche ist die richtige? Die Frage ist außerdem, was hat es mit Shinichis Rückverwandlung auf sich? Aber auch dieser Knollenwurzel-Schnaps scheint ja noch einige Fragen zu haben, dessen Aufklärung ja bekannterweise noch einige Bücher dauert. Ja genau, also ich finde es einen sehr schönen Fall, den dürfte ja auch jeder ja schon kennen, der den Anime verfolgt oder den Manga gelesen hat, war ja in Band 10 damals zu finden. Man fragt natürlich, wenn man den Fall noch nicht kennt, hä, wo bleibt denn jetzt Shinichi? Also ganz halt wird er mit Conan und Heiji hantiert, aber dennoch schön, dass am Anfang auch direkt auf Shinichi Bezug genommen wird, ja. Eben mit dem Telefonat und dass auch Heiji nach dem Shinichi sucht und vermutet, dass während der Aufklärung den Ermittlungen im Fall er auf Shinichi treffen wird. Und so kommt es dann ja später auch. Also sehr gelungener Spannungsaufbau, da wo dann am Ende auch Shinichi wirklich auftritt. Also ich finde, ein sehr gelungener Fall. Was mir allerdings nicht so gut gefällt, muss ich auch dazu sagen, bei dem Fall, ist der Auftritt von Heiji. Klar, man brauchte damals irgendwie einen Gegenspieler zu Shinichi in gewisser Weise. Aber trotzdem gefällt mir der Charakter Heiji damals noch nicht so gut. Mittlerweile finde ich ihn auch sehr gelungen und hat Kultstatus in gewisser Weise. Aber früher... Ja, rotzfleisch, angeberisch, besserwisserisch. Typischer Teenager, den keiner als Freund haben will und so weiter und so fort. Problemsohn von den Eltern, ja. Das gefällt mir nicht so, deswegen 4 von 5 Angelschnüre, ansonsten perfekter Fall. Ja, würde ich mich anschließen. Also ich fand das sehr gelungen sozusagen, diese Aufmachung, dass halt erstmal eine mysteriöse Person auftritt, von der man nicht weiß, wer sie ist und dann plötzlich auch noch vermutet, ja, Shinichi ist irgendwo in der Nähe von Ran und jetzt droht aufzufliegen, dass Conan Shinichi ist und dann halt auch die Theorie des Tatentwicklung, dass halt erstmal Heiji seinen Fall darlegt, wie es halt sozusagen ist, klingt schlüssig, klingt logisch, man denkt sich, ja, ne, alles super, wirklich, so war das und dann kommt Shinichi plötzlich und sagt ihm, nee, doch nicht und legt nochmal seine Version des Falls dar, die genauso schlüssig ist und dann letztendlich eventuell richtig sein könnte. Also welche wissen wir noch nicht oder vielleicht schon, ich sag mal jetzt nichts. Aber trotzdem allein dieses Aufeinanderprallen von zwei Theorien, die so schlüssig sind und beide mit Beweisen belegen können, also... Also ich habe Heiji geglaubt, als er den Fall zum ersten Mal vorgestellt hatte. Für mich war klar, ja, super, Heiji hat recht. Ja, so ist es, genau. Und ja, das ist ja, glaube ich, so mit auch das erste und ich weiß nicht, ob es das bisher das letzte Mal war, dass sozusagen eine Theorie so komplett widerlegt wurde. War auf jeden Fall echt spannend und super und ja, hat mir wirklich gut gefallen. Und dann halt auch die Rückkehr von Shinichi, dass er sein eigenes Doppelseitenbild bekommen hat hier, war auch wirklich sehr schön. Ja, und dann halt ja auch generell, wie er sich dann so da ja durch den Fall durchquält aufgrund der Nebenwirkungen, wirklich sehr schön. Kritik ist halt, die bekannte Kritik zu äußern mit Heijis erstem Auftritt als Hatsutori, der dann später zu Hattori wird. Ja, der Hatsutori doch. Ein bisschen merkwürdig. Das verfolgt uns noch unser Leben lang. Ja, aber es zieht sich ja nicht komplett durch. Es ist wirklich nur im... Nur einmal, oder? Ersten Kapitel, sag ich mal. Nur im Kapitel, ja. Nur im ersten Kapitel. Ab dem zweiten ist er dann plötzlich Hattori. Nee, in der Shinichi-Edition nicht. Also in der Shinichi-Edition ist er zuerst Hattori im ersten das Kapitel, im zweiten mehr. Ist er dann Hatsutori und dann ist er wieder Hattori. Ich glaube, im Originalband war er immer Hatsutori. Ja, und dann ist mir halt noch aufgefallen, also ich weiß nicht, ob es im Originalband auch so war, dass in einer Szene, kurz nachdem die Leiche gefunden wurde, wo Heiji ja den Tod feststellt, haben sie das T vergessen bei Tut mir leid. Tut mir leid, ja. Und dann sagt Heiji, er ist tot. Also, und sonst sagt Heiji immer, ja, das ist so und ist so. Also, da haben sie das T mit reingenommen. Das ist also ein bisschen merkwürdig, dass er da das T von ist mitspricht, aber... Also, kann man auch ich hatte ja auch mal ein Interview mit Josef Schade, was ihr gerne bei uns lesen könnt. Zwei habe ich geführt. Er sagt ja, er ist kein Fan von diesem Osaka-Dialekt, den er halt reinbauen soll, in Anführungszeichen, um es halt irgendwie zu machen. Er sagt, das macht er sehr ungerne und ja, es macht ihm auch keinen Spaß, das zu tun. Das könnt ihr aber nachlesen in unserem Interview. Ja. Ist aber sehr gelungen, finde ich. Also da kann man gut die Unterschiede auch zwischen Heiji und Shinichi feststellen. Und mir kam es ja sogar so vor, dass Heiji zu wenig Osaka-Dialekt hat, weil ich so dachte, wenn er sagt so, dass er so Kanske und Zum und so, also ich hätte ein paar mehr Worte noch weggelassen oder ein paar Buchstaben von ihm, aber naja, bin ja nicht der Übersetzer. Nein. Jedenfalls ein sehr gelungener Fall und absolut lesenswert. Wo wir gerade noch bei Fehlern sind in diesem Band mit Hatsutori, ist das bei euch auch so in der einen Szene, wo sie die Detektei verlassen, ist eine Sprechblase abgeschnitten unten an der Seite. Ein Wort ist abgeschnitten. Ja. Das liegt wahrscheinlich daran, dass sie das Bild vergrößert haben, um am Rand oder in der Mitte noch diesen Streifen reinzubekommen. Haben die das halt ein bisschen oben und unten abgeschnitten. Aber dieser Streifen in der Mitte, der macht's auch gut lesbar. Also der Band ist ja dicker genauso dick wie alle anderen Sonderbände. Aber eben, nicht wie die normalen Shonen-Bände. Genau, also von der Tiefe her ist er tiefer. Und das liest sich auch dadurch besser, meiner Meinung nach. Auch meiner Meinung nach. Aber dadurch fehlt natürlich die Sprechblase, hast du absolut recht. Das sollte natürlich eigentlich nicht sein, aber ansonsten wäre es, glaube ich, unlesbar geworden, der Band, wenn man in der Mitte auf einer Doppelseite Text hätte, was ja häufig vorkommt bei Detective Conan. Und das ist, glaube ich, auch die einzige Blase, die ein bisschen abgeschnitten ist. Ich habe auch nur eine gefunden, also... Ja, also da ist wirklich das Wort durchgestrichen quasi und ansonsten merkt man es halt nicht. Und man kann sich das Wort, man erkennt das Wort ja noch. Ja, auf jeden Fall. Aber es fällt einem trotzdem auf. Gut, dann machen wir weiter mit dem nächsten Fall, der praktisch noch zum davorigen Fall mit dem Giftmord und Heiji zusammenhängt. Da geht es um den verschwundenen Bibliothekar. Der verschwundene Bibliothekar, ja. Zwar sind Conan und die Detective Boys in der Bibliothek, in der Baker-Bibliothek und treffen dort auf einen Leiter der Bibliothek und plötzlich taucht dann die Polizei dort auf, in Form von Megure und die Detective Boys bekommen mit, dass jemand vermisst wird, eine Person, der Bibliotheksleiter sagt aber, keine Ahnung, wo der ist, ist halt verschollen, hab ich doch nichts mit zu tun, so in etwa. Naja, abends bleiben die Detective Boys dann trotzdem in der Bibliothek, um der ganzen Sache mal ein bisschen auf den Zahn zu fühlen und zu gucken, was denn jetzt hier wirklich abgeht. Aber der Bibliotheksleiter ist auch noch da, da kommt es dann zu ein paar mysteriösen Szenen und Versteckspielen in der Toilette und so weiter, die sehr dramatisch sind und also als Alibi beinahe da sehr gruselig, ja. Ich habe auch wieder hier. Also es war schon sehr, sehr spannend und der Bibliotheksleiter ist auch so ein bisschen so so böse Wicht, also richtiger. Und ich war Psycho, ja. Ja, genau. Und sieht auch so cool aus mit seinen großen Augen immer und dem mysteriösen Lachen. Naja, er bekommt mit, dass die Detective Boys dort sind. Und die wollen natürlich wissen, warum der Bibliotheksleiter nachts auch noch sich verfolgt fühlt und nehmen die ganze Bibliothek auf auseinander und finden dann dort in einer versteckten Reihe Drogen in den Büchern versteckt, also in Pseudobüchern versteckt. Geniale Idee. Ja, Drogen bei Detective Conan taucht auch heutzutage nicht mehr auf. Damals war es ja noch, ich sag mal, gang und gäbe, also war häufig da oder manchmal. Die wollen die Polizei verständigen, haben das nicht geschafft. Aber durch Missgeschicke der Detective Boys bekommt dann der Bibliotheksleiter, der eigentlich schon nach Hause gehen wollte, mit, dass noch jemand in der Bibliothek ist, also wirklich, wo sie ihn vorher noch ein bisschen auf austricksen konnten. Und dann beginnt eine Verfolgungsjagd und die Detective Boys müssen halt herausfinden, wo denn diese Leiche ist, die irgendwo noch in der Bibliothek zu sein scheint, wie Conan rausgefunden hat. Und dürfen natürlich währenddessen nicht von dem Bibliothekar entdeckt werden. Das wäre natürlich das Aus für sie, sage ich mal. Ja, also sehr, sehr spannender und kniffliger Fall, sehr gruselig, auch sehr kurz. Und warum der hier in der Shinichi Edition drin ist, kann ich ja nochmal kurz erwähnen. Denn eigentlich hat es natürlich nichts mit Shinichi zu tun, weil es ja nur um Conan und die Detective Boys geht. Aber über den Fall zieht sich praktisch hinweg, dass Conan den Knollwurzelschnaps nochmal trinken möchte, den Heiji ihm ja gegeben hat, weil er sich davon erhofft, dass er dauerhaft wieder groß werden kann oder auf jeden Fall länger wieder groß werden kann zu Shinichi. Und währenddessen, er wird daran gehindert, ist halt mit den Detective Boys in der Bibliothek und will halt nichts anderes als praktisch nach Hause. Okay, er will den Fall auch lösen, aber er will nur nach Hause und diesen Knollwurzelschnaps da trinken und sich ordentlich mal besaufen. Ja, also passt jetzt ganz ordentlich zur Shinichi Edition, ist halt irgendwie ein Anhängsel zu dem vorigen Fall, sage ich mal. Ja, weil es halt nicht so ganz perfekt reinpasst, er aber sonst absolut klasse ist, dieser Fall, gebe ich trotzdem nur 4 von 5 Büchern. Also, ja. Auch 4 von 5, grandioser Fall. Ich finde es sogar gut, dass er drin ist. Nicht nur aufgrund dessen, was du gesagt hast. Auch sollte man ja ruhig wissen, mit wem sich Colin durch seine neue Zukunft, die er sich vielleicht anders vorgestellt hat, die nächsten vielen Jahre, ich sag's mal, ja. Abgeben muss. Unter anderem mit Heiji, seinem eigentlich Konkurrenten, der zu seinem Freund wird, aber auch mit Detective Boys, die mit ihm in eine Klasse gehen und auch seine Freunde werden. Ja, das wird ja in dem kleinen Texten auf der nach dem Fall nochmal genau, gesagt. Genau. Und finde ich auch sehr gut, dass das so zusammengefasst wurde. Ich persönlich hätte allerdings vielleicht die Texte vor den Fall gepackt, damit man schon mal weiß, wer das ist, der da drin vorkommt. Aber es ist trotzdem eine schöne Zusammenfassung. Also auf jeden Fall gut, dass es drin ist. Ich persönlich hatte mich jetzt auch gefragt, warum sie den Fall mit reingenommen hätten. Ich hätte halt gedacht, sie hätten das auch gut noch in dem Kasten unterbringen können, die Bedeutung des Schnapses. Ich denke mal, es wäre blöd gewesen, nach dem Giftmordfall noch so einen Cut zu machen, wo es ja gerade mit der Rückverwandlung weitergeht. Dann das wäre praktisch so abgeschnitten wie bei der FBI Selection, ja. Das wäre halt blöd gewesen. Da wäre hier und da geschnitten worden. Das hätte dann irgendwie ja doch nicht gepasst. Also von daher, ja, finde ich es ganz gut, dass mit drin ist. Aber hätte man auch anders lösen können, natürlich. Also genau. Ja. Ich möchte gerne noch etwas zum Text dazwischen sagen, gerne. Nämlich genau, wie Olli schon angesprochen hat, wird ja einmal über die Detective Boys was geschrieben, wo ich mir einen kleinen Witz erlaubt habe, aber auch über Heiji. Da war mir wichtig, dass jeder weiß, da dieser im Sonderfall nicht mehr vorkommen wird, dass sich Conan bzw. Shinichi mit ihm anfreundet und auch in Zukunft noch weitere viele Fälle löst und genau, er taucht ja nochmal auf, Entschuldigung. Aber sie sind ja auf einmal Freunde und so weiter und so fort. Und man weiß gar nicht, wie das denn zustande kam. Weil ja nicht dazwischen erklärt wird, dass Heiji hinter die Identität von Shinichi kommt und so weiter und so fort. Ja. Darum war mir wichtig, dass das hier so erwähnt wird. Den Fall hätten sie durchaus mit reinbringen können. Also den habe ich so ein bisschen vermisst. Ja, ist aber kein Auftritt von Shinichi, genau, oder? Also, ist natürlich knifflig. Naja, aber trotzdem schön, dass der Fall drin ist. Ein bisschen merkwürdig fand ich halt, dass sie am letzten Kapitel ein Passagier zu viel auf der Rückseite nochmal das Bildchen von Ayumi da reingemacht haben. Was irgendwie so, das war ja schon in den Szenen davor, also irgendwie. Du meinst das, wo sie mit dem Seil fast erdrosselt wird von dem Bibliothekar? Genau, das ist da nochmal drinne und irgendwie. Das war auch im echten Manga schon so. Das war aber auch die dramatischste Szene aus dem vorigen Kapitel, also meiner Meinung nach. Aber ich fand es ein bisschen merkwürdig, das da nochmal zu zeigen. Also ich bin mir ganz sicher, das war auch schon im echten Manga so. Dann finde ich es auch da merkwürdig. Das ist halt so, weil man sieht ja vorher, die zwei Seiten sind ja vorher anders gezeichnet, weil es im Original Farbseiten waren. Und deswegen ist da immer, und das sieht man immer bei den Farbseiten, ist immer eine Trennerseite mit drin. Weil das halt im Original anders veröffentlicht wurde. Die Farbseiten werden ja nie für die Bände übernommen, wie das im ursprünglichen Magazin mal war. Und deswegen ist es einfach da drin. Naja, ist eine Sache, ist aber alles sonst soweit schön, war auch ein schöner Fall. Auch eine sehr gute Idee, die sich der Bibliothekar da mit seinen Büchern ausgedacht hat. Also bin ich noch nicht drauf gekommen, so ein Buch zu entwerfen. Ja, von daher gebe ich auch 4 von 5 Bücher. Da muss ich auch sagen, dass das auf jeden Fall ein super unterhaltsamer Fall war, den ich auch überhaupt nicht schlecht fand. Also viele kritisieren ja immer die Detective Boys, aber ich fand diesen Fall einfach damals schon ziemlich super. Wobei es eine Stelle gab, die ich einfach irre creepy fand. Und das ist dieser gruselige Blick, den der Bibliothekar drauf hat. Selbst wenn ich den jetzt noch im Manga sehe, geht's mir immer noch so wie damals. Dem schließe ich mich an, 4 von 5. Ich finde auch übrigens besonders schön den kleinen Gedankenfehler, den Con macht, weil er eben so fixiert darauf ist, sich wieder in Shinichi zurückzuverwandeln, macht er ja einen kleinen Fehler in seiner Schlussfolgerung erst, bevor er die Leiche dann endgültig findet. Das fand ich ein sehr schöner kleiner Kniff. Welchen meinst du jetzt genau? Daran, dass er es nicht merkt mit dem Gewicht von den 4. Er denkt, er ist ein Oberschüler und da merkt er, Moment, ich wiege ja im Moment nur 18 Kilo. Das kann eigentlich gar nicht sein, dass da der Lastenaufzug zu viel Gewicht hatte. Stimmt, deswegen findet er die Leiche ja erst nicht. Ja, was ich auch ein bisschen merkwürdig fand noch am Ende, sie haben den ja dann unter diesen Regalen begraben. Und dann kommt 2 Stunden später, traf die Polizei ein, lag der da genau, 2 Stunden unter dem Regal? Stunden. Ja, genau. Was ist denn da los? Der bleibt ja 2 Stunden liegen, alles klar. Okay. Gut, machen wir direkt weiter mit dem nächsten Fall, nach dem kleinen Übergang mit den Detective- oder den detektivischen Freundschaften zwischen Detective Conan, zwischen Detective Boys und Heiji. Geht's denn ja weiter mit dem ersten Auftritt von Shinichi Kodo, nicht wahr, Olli? Ja, genau. Und zwar beginnt dieser Auftritt, also nicht der erste Auftritt von Shinichi, aber das Kapitel beginnt am Shukichi Haneda Flughafen. Ja, genau. Und zwar verreisen die Detective Boys Conan Kogoro Mori und Ran Mori mit dem Flugzeug, weil der gute Professor Agasa einen Reisegutschein gewonnen hat. Er ist aber leider krank und kann deshalb nicht mitfliegen. Und Ai ist zu Hause und passt auf ihn auf und kümmert sich um den kranken Professor. Und Ran fragt sich denn, wer Ai ist. Und daraufhin wird halt ihr kurz gesagt, dass sie die neue Mitschülerin und wirklich sehr süß ist. Und aha, ist klar. Und dann wird gesagt von Ran, ja, Conan, du erzählst mir ja sowas nie. Und, naja, dann geht's halt ab ins Flugzeug und Conan ist sofort eingeschlafen, was Ran an Shinichi erinnert, wo wir auch später noch hinkommen. Ran gönnt sich dann auch ein kleines Nickerchen. Und dann, ja, sind wir halt immer noch in dem Flugzeug. Wir kriegen dann mit, wie die Passagiere, einige tauschen dann so ein paar Gegebenheiten aus. Einer beschwert sich über das Rauchen und dass da einer im Flugzeug raucht und ich wusste auch gar nicht, dass das erlaubt ist. Jedenfalls sind das alles Fotografen und die fliegen halt nach Übersee, oder wird gesagt, wo sie hinfliegen? Weiß ich nicht. Nach Amerika, ja. Oder? Ja. Denke ich auf jeden Fall. Los Angeles. Ah ja, okay. Ja, na jedenfalls fliegen die da halt hin und wollen da an eine Zeitung bestimmte Negative verkaufen, die ja ein prominentes Paar in einer peinlichen Situation zeigt oder so, sage ich, so beschreibe ich das mal. Und ja, dann, ja, einer davon schläft die ganze Zeit und der andere, der halt die Negative geschossen hat, der sagt dann, okay, dann schlafe ich auch mal. Und dann gibt es dann noch so einen zwielichtigen freien Journalist, der ganz mysteriös da im Bild ist. Ja, dann bekommen wir noch so ein bisschen das Geschehen mit. Eine davon bestellt sich Reisetabletten, weil ihr übel ist. Ein anderer kann nicht stillsitzen, läuft durchs Flugzeug. Und später wird dann auf der Toilette des Flugzeuges einer dieser Journalisten tot aufgefunden. Ja, ist natürlich ganz dramatisch. Durchsage kommt, wenn ein Krankenarzt oder Krankenschwester an Bord ist, bitte sofort melden. Megure taucht dann auf und ja, er ist auch in diesem Flugzeug. Ganz merkwürdig. Dann wird halt aufgeklärt, dass, ja, oder Megure geht dann halt dahin und Ran wacht dann auch auf, will Conan Bescheid sagen, hey, Conan, es ist was passiert, aber er ist nicht mehr neben ihr. Dann trifft Ran auf Megure und die beiden gehen dann ja zur Toilette, wo der Tatort ist. Dort treibt sich ein seltsamer Jugendlicher rum und das ist Shinichi Kudo. Ja, und hier wird halt im Prinzip realisiert, Ran realisiert, sie ist nicht mehr mit ihrem, also sie ist schon mit ihrem Vater in dem Flugzeug, aber im Moment befindet sie sich in einem Traum und zwar träumt sie halt Shinichis ersten Fall und das ist der, den wir gerade lesen. Ja, Shinichi stellt sich dann halt vor und ja, glänzt gleich mal mit seinen Schlussfolgerungen über den Tatort und wie, was passiert sein könnte. Und ja, Megure ist dann zunächst etwas verwundert, er kennt ihn dann aber wieder, sagt dann aber zu ihm, hey, nur weil ich deinen Vater mal um Rat gefragt habe, darfst du hier nicht rumstromern und schickt ihn dann halt wieder weg. Trotzdem hilft Shinichi öfter bei der Aufklärung dieses Falles, indem er mögliche Zeugenaussagen benennt. Takagi lernen wir dann noch kennen. Und ja, die Ermittlungen gehen dann sozusagen voran. Das Problem bei dem Fall ist halt, dass die Tatwaffe nicht gefunden wird. Und auch nach einer Leibesvisitation, die zweimal erfolgt, wird sie immer noch nicht gefunden. Und es wird vermutet, dass es ein Eispickel ist, aber das Ding ist, dass ja bei einer Flughafenkontrolle man durch Metalldetektoren und Röntgenbilder, also das Gepäck wird ja geröntgt und so, auch da wurde sowas nicht gefunden und ja, das ist jetzt das Problem halt, aber der Mann ist trotzdem tot und keiner der Verdächtigen hat aber eine Waffe, also das ist sehr mysteriös, wir wissen nicht warum, aber Shinichi fällt dann halt ein kleines wichtiges Detail auf, was ihm zur Lösung des Falles verhilft. Und ja, dann wird der Fall eventuell von ihm aufgeklärt, ob vielleicht irrt er sich auch. Naja, würde ich sagen, lest er am besten selber nochmal nach. Ist ja schon eine ganze Weile her, dass der Fall hier bei uns veröffentlicht wurde. Ist aber auf jeden Fall sehr empfehlenswert, Shinichis erster Fall im Flugzeug. Ja, auf jeden Fall einer der besten Fälle überhaupt. Und ja, selbst wenn man den nicht mehr so in Erinnerung hat, man erinnert sich trotzdem noch daran, wer der Täter war und auch wie die Tat denn vonstatten ging. Auch an die Tatwaffe erinnert man sich natürlich. Oh ja, klar. Also ganz prägnant hier auch diese Szene dann am Ende. Ja, Shinichis erster Fall. Mir gefällt auch besonders gut, dass er immer mit dem Clinch mit Megure ist und dass die beiden sich sozusagen um den Tatort streiten und Megure immer sagt, nee, was hat der denn hier verloren? Und selbst als Shinichi seine Schlussfolgerung präsentiert hat, ist Megure immer noch so, hau bloß ab hier, hast hier nichts verloren. Also gefällt mir sehr gut auch hoch in der Luft, dass man sich sozusagen nicht vom Tatort entfernen kann. Und mysteriös, aber trotzdem spannend ist dieser Edward Crow, der ja irgendwie nicht richtig japanisch kann, wie es den Anschein hat. Aber scheinbar ja dann doch, ne? Ja, scheinbar ja später dann doch. Also ja, der gefällt mir sehr gut in diesem Fall. Und auch sonst hat eigentlich alles Hand und Fuß. Die Erinnerung von Ran ist prima. Danke, Ran. Ja. Und wenn du nicht eingeschlafen wärst, hätten wir den Fall nie gehabt. Ja, so ist es. Ja. Ja, ich möchte, oder... Ja, ich, oder was auch immer. Ja, auch wie dann der Fall am Ende aufgeklärt wird, also es nicht so offensichtlich ist und nur noch 15, sondern dass da ein bisschen mehr passiert ist als nur der eigentliche Mord. Das gefällt mir auch sehr gut und ich vergebe hier die volle Punktzahl 5 von 5 Flugzeugen. Ich möchte ebenfalls 5 von 5 schwarze Hemden vergeben, die Shinichi anhat. Nämlich ist das auch für mich einer der absolut besten Fälle überhaupt der Serie. Natürlich auch der erste Fall, oder ja, der erste Fall von Shinichi, in dem er als Meisterdetektiv als Überflieger startet. Hohoho. Was möchte ich noch sagen? Ja, Edward Crow, ich bin persönlich der Meinung, dass das nach wie vor der Boss der Organisation ist. Ich glaube ganz fest daran, dass Aaron diese Welt retten kann. Nein, dass das der Boss der Organisation ist. So. Okay, na, da sind wir ja mal gespannt. Ja, ich vergebe auch hier 5 von 5 negative, die ich verkaufen kann und dann ganz viel Geld mache. Am besten dann irgendein Bild. An Wodka. Ja, wirklich sehr schön hier Shinichi als sein erster Fall, der sich als Detektiv und auch relativ selbstsicher am Tatort vonstatten bewegt und trotzdem von Megure nicht damals noch nicht als gleichwertig anerkannt wird sozusagen. Also wirklich sehr schön. Und dann ja auch der mysteriöse Edward Crow, der nicht, wie man sieht, hier im Manga auf Englisch angesprochen wird, das nur im Anime hört. Das ist ein bisschen, haben sie ja dann später übernommen, dass sie dann später doch Englisch hinschreiben. Hier schreiben sie nur. Olli kann es lesen. Ja. Also es wundert mich immer, also sie hätten da ruhig was Englisches hinschreiben können, aber naja, gab es vielleicht damals noch nicht. Naja, wie gesagt, das ist so ein kleines Detail, was einem halt auffällt, aber ja, sehr schön, dass er halt so mysteriös ist und man denkt, ah, der hat was damit zu tun und dann später vielleicht aber doch nicht. Also war wirklich sehr schön, dass er so seine eigene kleine Mysteriosität hatte und ja, hat mir wirklich gut gefallen sozusagen, Shinichis ersten Fall und so. Ja, war sehr schön. Also auch lesen, wie immer. Ich lese auch schön. Ich glaube, ist das Takagis erster Auftritt eigentlich? Im Manga, nein. Nein. Kam mir so vor, weil er so am Anfang so ein bisschen komisch. Ja, weil es ja vor einem Jahr war, sozusagen. Ja. Ja, genau, das ist ja die erste Begegnung von Shinichi mit Megure und Takagi. Nein, nicht mit Megure, aber mit Takagi. Ach stimmt, mit Megure, ja, als Kind, ja genau. Kennen sie schon. Ganz kurz, auch hier inzwischen gibt es wieder eine kleine schwarze Sequenz. Shinichi startet als Überflieger über den Wolken. Mit einer minimalistischen Zusammenfassung des Falls. Der Text hat bei mir ein paar Weißungsfehler, bei euch auch. Ja, bei mir auch. Und die schwarze Seite daneben auch, also, oder Schwärzungsfehler. Die ist für mich in Ordnung. Oh, was habe ich denn da für ein Exemplar erwischt? Ja, ich habe wahrscheinlich das von Steffen Hauter persönlich. Ne? Das ist natürlich ein besserer. Na gut, muss ich meinen schwarzen Edding nehmen und ein bisschen drüber malen. Nützt ja nichts. Also. Ja, genau. Nun gut, machen wir weiter mit dem nächsten Fall. Auch wieder ein Fall, in dem, oh Wunder, Shinichi auftreten wird. Und den wird uns jetzt Lasse vorstellen, nicht wahr, Lasse? Ganz genau. Am Anfang des Falls wird Con in ein Krankenhaus eingeliefert, denn im vorigen Fall wurde er bei einer Höhlenexpedition mit den Detective Boys angeschossen und liegt jetzt eben im Krankenhaus. Er erwacht und Ran hat ihm einiges an Blut gespendet, was Shinichi bzw. Conan verrät. Ran ist hinter seine Identität gekommen. Das wird in diesen Kapiteln noch sehr wichtig, denn Conan denkt die ganze Zeit darüber nach, was soll ich jetzt tun? Ran hat es offensichtlich rausgefunden, weil sie wusste Connens Blutgruppe nicht, aber hat einfach gesagt, ich kann Blut spenden, denn ich kenne Shinichis Blutgruppe. Dadurch hat er es herausgefunden und denkt eben darüber nach, soll ich es ihr erzählen, soll ich es nicht erzählen? Heiji kommt auch vorbei und hilft seinem Freund, wieder gesund zu werden, beziehungsweise steht ihm mit Rat und Tat zur Seite, was er tun soll. Und Conan entschließt sich eben dazu, Ran alles zu erklären. Und als er das eben will, steht Ai vor seinem Bett mit einer Waffe und bedroht ihn. Denn sie wurde von der Organisation wieder reaktiviert und sollen jetzt ausschalten. Das war allerdings natürlich nur ein Trick. Ai hat es nämlich auch durchschaut, dass Ran hinter Cons Identität gekommen ist und möchte ihm aufzeigen, dass es sehr, sehr, sehr, sehr, sehr gefährlich wäre, ihr alles zu erzählen, beziehungsweise die Identität und alles über die schwarze Organisation, und wollte ihm das nur vor Augen führen und schlägt ihm drei Möglichkeiten vor, wie Con sich jetzt eben verhalten soll. Und die dritte wird uns nicht gezeigt. Stattdessen schalten wir über zum Oberschulfest der Tetan-Oberschule, woran auch Teil dran nimmt, nämlich in einem Theaterstück, in dem sie zusammen mit dem Schularzt Tomoaki Araide ein, ja, Romeo und Julia Abklatsch, den Sonoko fabriziert hat, aufführen soll. Dabei kommt auch Kasua vorbei und Ran und Kokoro sitzen, Konnen und Kokoro sitzen alle im, Ran sitzt im Publikum, genau. Ja. Alle im Publikum. Nur Shinichi hat Ran eben nicht eingeladen und allgemein scheint Ran sehr viel auf Konnen zu starren in diesem Fall, aber er verhält sich auf einmal sehr merkwürdig, als er eben zur Aufführung kommt, seltsam abweisend. Es kommt dann eben zur Aufführung des Romeo und Julia Abklatsches und kurz bevor sich Ran und der Schwarze Ritter, gespielt von Tomoaki Araide, Fragezeichen, küssen können, schreit im Publikum eine Frau, denn ein Mann wurde ermordet und der Kuss findet nicht statt. Danke, Gosho. Oh. Hier ist übrigens ein Fehler drin, der aus den Bänden übernommen wurde. Denn im Vorstellungskasten des Opfers wird das Alter als 28 angegeben und später von Megure wird er als 27 bezeichnet. Oh, Vertippser. Offenbar. Dann bei der Fallauflösung taucht dann Shinichi auf, der sich mit zusammen mit Megure und Kogoro an die Identifizierung der Todesursache macht. Nur irgendwas ist komisch. Auf einmal hat Shinichi sehr dicke Augenbrauen und redet mit Kansai-Dialekt. Ja. Komisch, aber blöderweise ist dann auch Kasua da, die ihn eindeutig als Heiji identifiziert, der sich ein bisschen weißen Puder aufs Gesicht getan hat. Die Polizei hat das nicht geschafft. Da muss erst Kasua ranrücken. Ja, das konnte man nicht durchschauen. Deswegen wollte sie auch fern. Ich hatte aus mir Shinichi, Mensch, ich war schon ganz aus dem Häuschen. Ja. Na, Ran guckt ihn ja auch komisch an und ist eher zweifelhaft, aber Kasua ist halt diejenige, die direkt sagt Heiji und ihm dann auch den Puder mit einem Fingerzeig aus dem Gesicht wischt. Und dann gibt sich Heiji eben zu erkennen. Sein Plan, Rans Verdacht abzulenken, ist also gescheitert. Da gibt es jetzt wohl keine Möglichkeit mehr für Conan. Oder vielleicht doch. Denn der Schwarze Ritter verhält sich auch merkwürdig während des Falles. Wir kommen jedenfalls zur Fallauflösung, in dem Megure und Takagi feststellen, das war ein Selbstmord, doch dann plötzlich von der anderen Seite des Saals kommt der Schwarze Ritter rein und sagt, nein, es war Mord. Und als sie ihn fragen, wer ist denn eigentlich, nimmt der Schwarze Ritter die Maske ab. Es ist Shichi Kudo. Noch einer. Schon wieder. Er ist Kudo und das ist Kudo. Was ist hier los? Ja, und Shinichi ist nicht Conan. Nee, also Conan steht ja noch daneben. Das ist ja das Verblüffende. Es sind also doch zwei verschiedene Personen. Wir wussten es doch alle schon immer, oder? Ja, klaro. Also ich finde den Fall sehr schön, bin allerdings kein Freund von dem, also ist eigentlich ein Fall von der Aufmachung außenrum mit dem Ei am Anfang, wo sie auf Conan schießen will sozusagen und auch, dass Heiji sich als Shinichi ausgibt und Shinichi, was auch immer da genau passiert ist. Also, dass Shinichi doppelt, dreifach, vierfach auftaucht, finde ich sehr gelungen. Der eigentliche Fall, das Theaterstück, naja, also ein paar kleine Abzüge. Ich bleibe wieder hier bei 4 von 5 schwarzen Rittern. Die volle Punktzahl kann ich auch hier leider wieder nicht vergeben. Aber trotzdem sehr gelungener Fall. Und passt natürlich zur Shinichi Edition perfekt. Also das, gar kein Zweifel. Ich hätte theoretisch 6 von 5 Sternen vergeben, aber da Gosho die Kussszene nicht durchgezogen hat, muss ich 2 Punkte abziehen und gebe 4 von 5. Alles andere war aber trotzdem super. Ja, also mir hat's sehr gut gefallen. Ich fand die ganzen mysteriösen Elemente auch mit Ei am Anfang und so, das hat mir sehr gut gefallen. Deshalb gehe ich ruhig mal auf die volle Punktzahl und gebe 5 von 5 Rosen, weil wir halt am Anfang, wo wir noch im Krankenhaus sind, halt tauchen wirklich viele Leute auf. Heiji und Kasua sind mit dabei und Ran ist dabei, Conans wahre Identität, oh Gott, was ist heute los, zu durchschauen. Und ja, Heiji gibt seinem Freund da ein paar Tipps und dann taucht auch noch Ai auf mit ihrem Sinneswandel, den man ihr durchaus abkaufen kann. Und dann ja, sind wir auf diesem Fest und erleben auch mir mal wieder die ein oder andere lustige Szene mit Kogoro. Dann taucht unser Heiji Shinichi auf, der dann doch nicht Shinichi ist und so durch der Verdacht doch nicht zerstreut wird. Also es geht mehr eigentlich um die ja, Shinichi-Konnen-Situation als um den eigentlichen Fall. Aber trotzdem wirklich sehr gelungen. Und ja, dann auch ja, der Fall an sich war jetzt auch nicht so schlecht, wie das dann letztendlich bewerkstelligt wurde. Und ja, auch Shinichi tritt wieder persönlich auf, also sorgt auch für das ein oder andere verwunderte Gesicht und ja, gefällt mir wirklich sehr gut, auch was dann am Ende passiert. Alles sehr schön und mysteriös und bitte auch den Fall lesen. Ich sage 4,5 von 5. Ja, ich muss so eine Sache kurz nachschieben und zwar zum Anfang des Falls, der gefällt mir nämlich auch nicht so gut, weil man dort direkt, also man steigt ja direkt damit ein, dass Conan da im Operationssaal ist, was auch immer, also praktisch Dramatik pur, wo man sich vorher dachte, ah, es beginnt ein neuer Fall. Hä, man steigt ja also praktisch in dem vorigen Fall ja noch ein und weiß auch gar nicht, hä, was ist denn jetzt Sache, das wird dann erst nach und nach so langsam aufgedröselt. Da wird man praktisch ein bisschen ins kalte Wasser geworfen, habe ich das Gefühl. Ich kenne den Fall natürlich schon, also von daher werde ich nicht ins kalte Wasser geworfen, aber wenn man nur die Shinichi Edition liest und Detective Conan vorher noch nicht kennt, gibt's doch so einige Ungereimtheiten, finde ich. Und auch Kazuha kennt man ja noch nicht. Also, ja. Aber der eigentliche Fall, der danach dann beginnt, nach dem Ai-Fall, als sie da bei ihm auftaucht, das ist dann alles in sich schlüssig. Und natürlich muss man auch wieder den vorigen Teil mit reinnehmen, weil das natürlich auch irgendwie dazugehört. Man hätte da auch keinen Schnitt machen können. Von daher... Also keinen guten jedenfalls. Ja, ja. Von daher, kleiner Vorwurf, aber... Naja, gut. Vielleicht noch einen kleinen Kasten dazu. Gut, dann machen wir weiter mit dem letzten Fall, der uns hier in diesem Band erwartet. Und zwar geht es nach dem Schwarzen Ritterfall noch nicht ganz weiter, noch nicht ganz zu Ende. Denn Shinichi ist ganz verwundert, dass die Wirkung doch länger anhält und bleibt in seinem alten Körper. Also Shinichi ist diesmal von Anfang an mit dabei und ein neuer Fall beginnt. Nicht wahr, Bianca? Ja, genau, Philipp. Und zwar handelt es sich hierbei um den Fall, der im Anime auch heißt Die letzte Fahrt vom Chef. Und es geht darum, dass Shinichi, der sich nicht mehr zurückverwandelt hatte nach dem Auftritt in der Schule, sich natürlich total darüber freut und jetzt hofft, dass er Ran endlich seine Liebe gestehen kann, wofür er einen Tisch im Restaurant im obersten Stockwerk des Baker Centers bucht. Doch als die beiden da sitzen und er ihr endlich sagen will, dass er sie liebt, wofür er natürlich auch ein paar Anläufe braucht, hört man einen lauten Schrei. Er muss natürlich dahin rennen. Ran erlaubt es ihm auch vorher netterweise, weil sie ja eh weiß, dass er von einem Mordfall nicht wegbleiben kann. Und er ward für Stunden nicht mehr gesehen, zumindest nicht von ihr. Bei dem Fall geht es darum, dass ein Firmenbesitzer einer Videospielfirma tot im Aufzug gefunden wurde, erschossen von einem Mitarbeiter, der seine Tochter heiraten möchte, was wir eben schon direkt in dem Moment erfahren, in dem der Mord eigentlich geschieht. Das heißt, es geht jetzt für Shinichi nur noch darum, uns damit zu entertainen, wie er denn diesen Fall auflöst. Natürlich kommen auch Megure und Takagi wieder drin vor. Megure hat so eine Ahnung, dass es so einen ähnlichen Fall schon mal vor 20 Jahren gegeben hatte. Und da kam auch so ein komischer Stümper von Detektiv vorbei, der den Fall dann am Ende aufgeklärt hat. Und ja, diese Parallelen sind kein Zufall, denn der Mann, der damals den Fall aufgeklärt hatte, war Yusaku Kudo, der am selben Abend noch seiner Frau Yukiko einen Heiratsantrag gemacht hatte. Wozu unser Shinichi allerdings leider nicht mehr kam in dieser Folge, denn ganz am Ende sehen wir, wie er leider wieder zu Conan zurückverwandelt wird, dann mit traurigem Blick zu Ran geht, ihr die Kreditkarte von Yusaku gibt und ihr erklären muss, dass Shinichi leider wieder zu einem anderen wichtigen Fall musste. Jedenfalls macht Ran das, was alle Frauen machen, wenn sie richtig gefrustet sind. Sie spachtelt Nachtisch, wie sie nur kann, während ihr Vater Kogoro verzweifelt draußen sitzt und sich fragt, wann die denn eigentlich mal endlich wieder zu ihm ins Auto kommen. Mich hat dieser Fall auf jeden Fall total berührt, gerade da ich großer Ran- und Shinichi-Fan bin. Der eigentliche Mordfall an sich hat mich jetzt nicht so interessiert, zumal er auch nicht so spannend war, da wir alle den Täter schon kannten. Das heißt, man konnte nicht groß miträtseln. Aus dem Grund muss ich sagen, dass ich der Folge doch leider nur 4,5 von 5 möglichen Eisbechern geben kann. Ja, da schließe ich mich auch genau an, also 4 von 5. Der eigentliche Fall hat mir ebenfalls nicht so gut gefallen. Das Setting mit Shinichi und Ran und der Liebesbeziehung, naja, jetzt nochmal nach dem Schwarzen Ritterfall, also naja, okay, kann man machen, fand ich jetzt aber auch nicht so gut, also von daher 4 von 5 ist schon so die Obergrenze, die ich hier vergeben würde, und ich gebe dann auch 4 von 5. Ich sage 3,5 von 5, zwar hätte der Fall, oder ich sage so, der Fall gehört hier definitiv in die Shinichi Edition rein, das kann man nicht leugnen. Aber wie du schon sagtest, es ist einfach zu nah. Es ist ja quasi auch ein Fall. Die Unterteilung als eine Akte war ja schlüssig und sinnvoll, aber es ist zu viel auf einmal, denke ich. Kann ich mich den anderen nur anschließen? Also der eigentliche Fall interessiert ja eigentlich in dem Fall wirklich keinen. Also vielleicht doch den einen oder anderen. Wir wollen hier ja nicht irgendwelche Behauptungen aufstellen, aber die Beziehung der beiden Hauptprotagonisten ist da wirklich im Vordergrund. Und ja, der Fall an sich war, ja, wir kennen den Täter und wir wissen, wie er es gemacht hat. Im Prinzip gibt's hier wirklich, ja, wie Bianca schon sagte, gar nichts mit zu rätseln. Also sonst ist es ja immer so, wir kennen den Täter, kennen aber den Trick nicht oder so, aber hier, wie gesagt, war da halt wirklich nur so rein, lasst euch unterhalten und schaut zu, wie Shinichi das alles auflöst, und sehr schön aber, dass er mit dabei ist, auch die Anfangsszene, wie er in seinem Haus wieder lebt und so, sehr gut gemacht, hat mir sehr gut gefallen. Und dann am Ende, dass er wieder geschrumpft ist, hat mir nicht gefallen. Okay, aber naja, ja. Story muss ja weitergehen und ist auch schön, dass sie weitergeht, sonst gäbe es uns so lange nicht. Ja, die traurige Melodie haben wir hier ja zum Glück nicht, sonst wäre das wirklich wieder ein sehr herzzerreißender Abschied geworden, ist es so auch. Und ja, dann die Randy aus Frusteis ist und der Kogoro, der im Auto wartet. Sehr schöner, lustiger Abschluss. Und ja, ich vergebe dann hier eine, da wie gesagt der Fall nicht so besonders interessant ist, gehe ich hier mal auf eine Durchschnittsbewertung von 3 von 5. Oha! Eisbechern. Oh, weia. Ich gebe 4,5 von 5 gebrochene Herzen. Ja. Ach, ja, als... Vier ganz und ein halbes, ne? Ja, als Fan von der Beziehung von Shinichi und Ran ist man hier natürlich am Anfang himmelhoch jauchzend, dann kommt der Fall und Shinichi will sogar erst noch nicht hingehen und dann kommt in jedem Panel, ach, das ist schon nichts, aber es wurde jemand ermordet. Ah, na gut, die Polizei kriegt das schon hin, aber die Polizei hat keine Ahnung. Ah, na gut, und Ran sagt er ja noch... Sehr schön. Okay. Und Ran sagt dann noch, geh, komm. Und man möchte schreien, nein, lass ihn doch nicht gehen, schon wieder. Himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt, hat der Fall beides. Ja, 5 von 5. Ja, dann ist auch schon das Ende der Shinichi Edition erreicht. Am Ende noch der Schwarze Ritter und das APTX 4869. Ein kurzer Text noch zum Abschluss des Bandes. Genau, auch dazu möchte ich ganz kurz was sagen. Da das ja alles quasi ein großer Fall ist, also Shinichi schläft ja ein, wurde ohnmächtig, wacht wieder auf, ist immer noch Shinichi. War mir besonders wichtig, dass der Leser erfährt, falls er es nicht weiß, wer Aihaibara ist, dieses komische Mädchen, das ihn mit einer Knarre bedroht, ja. Und von dem auch Ran weiß, Ja, Colin erzählt ja nie was von der Schule. Das wurde ja auch im Band erwähnt. Nie erzählt Colin was von der Schule. Alheimera ist noch neu. Hä, wer ist denn die? Hm, keine Ahnung. Das war mir wichtig zu sagen. Auch das, was sie in der Organisation eigentlich getan hat und was ihre Schwester und so weiter auch noch dort getan haben, dachte ich, wäre vielleicht für einige ganz gut zu wissen, wenn man so einsteigt in die Serie. Dann auf der nächsten Seite noch der große Hinweis, wir sehen uns wieder. Detektiv Conan Shinichi Returns ist ja schon angekündigt für September 2016. Ach so. Erscheint er bei Egmont Manga in Deutschland, Österreich und auch in der Schweiz. Dann auf der nächsten Seite noch der Hinweis auf die Special Romance Edition, die Kaido Kid Treasured Edition, die Manga Liar Game, The Mastermind Files und Demon Lord Kamio, Inuyasha New Edition und Conan, nicht Detektiv Conan, sondern Conan, ist ja klar. Ja, Conan, ne? Und dann auf der letzten Seite kein Detektivlexikon, sondern das Impressum diesmal hier, das ich feierlich an Kevin übergebe. Oh, oh. Das für Namen, darf ich das mal vorlesen? Ja, natürlich. Ich kann das nie getan. Ich kann das eh nicht. Also die Namen, die spreche ich mal falsch aus. Ja, ihr habt vermutlich die erste Auflage vor euch liegen. Darum sage ich, übersetzt wurde es wie immer von Josef Schale und Matthias Wislet. Der Inhalt, den ihr schon kennt, der verantwortliche Redakteur ist, ich habe es noch nie vorgelesen, das Impressum, Steffen Hauthof. Neu dabei, ein redaktioneller Beitrag, Kevin Damske, ja, das bin ehrlich gesagt ich. Wer ist denn das? Achso, du! Bei mir ist da ein Schwärzungsfehler, das kann ich nicht lesen. Genau, von mir stammen diese kleinen Texte, die ihr zwischen den Kapiteln manchmal findet, manchmal auch nicht. Also falls ihr euch gewundert habt im Cast, warum der immer über seine Texte dazwischen spricht, es sind seine Texte. Ja, ich rede gerne über mich. Alles Gute! Sugoi! Gestaltung Claudia V. Villhauer und Mox. Koordination Theresa Lindenstruth. Gedruckt in Deutschland, ISBN steht dabei. Manga.net.de, Mixpapier irgendwie und so weiter. Ja, okay. Also ja, noch ganz kurz möchte ich noch was sagen. Für mich natürlich eine riesige Ehre gewesen, ein paar Finger mit im Spiel gehabt zu haben. Das alles, der große Dank geht natürlich klar, an Steffen Hauthof, mit dem ich mehrmals telefoniert habe für den Fall, auch einige E-Mails ausgetauscht habe. Riesigen, riesigen Dank dafür, dass ich mich verewigen durfte. Das, sowas, mit sowas denkt man nicht, das glaubt man nicht, dass sowas mal passieren kann. Dass, mit sowas rechnet man nie, unter keinen Umständen. Ja, ist ja auch so. Also, sehr, sehr cool, sehr, sehr cool. Sehr gut gemacht. Und ich hoffe natürlich, dass die Texte für die, die Conan kennen, dass sie vielleicht ein bisschen lustig sind oder nochmal auffrischen oder halt, ja, einfach gut zu lesen sind, flüssig zu lesen sind und für die, die Conan nicht kennen, dass die euch was Neues beigebracht haben oder, ja, nochmal schön zusammengefasst haben, ja. Fand ich auch sehr schön, also diese Zusammenfassung halt, dass man sozusagen zwischen den Fällen nochmal eine Zusammenfassung über die Geschehnisse hat und dass dort auch Charaktere vorgestellt werden. Und genau, das mit Heiji und Ai waren ja zum Beispiel sehr wichtig. Ja, aber auch das mit den Detective Boys, dass man halt, weil die sieht man ja wirklich im ersten Fall nicht und dann fragt man sich auf einmal, vielleicht, welche Kinder sind denn das, mit denen Conan da unterwegs ist und genau, wirklich sehr schön, dass es sie gibt. Wie gesagt, ein bisschen schade für mich, dass sie am Ende des Bandes halt, wo die schon aufgetaucht sind, waren. Aber wenn das von der Planung her nicht anders machbar war, wirklich sehr schön. Ich möchte noch kurz ein Gesamtfazit zum Band geben. Mir gefällt der Band wirklich ausgesprochen gut, auch als Detective Conan-Fan, der schon alle Bände kennt. Gefällt mir die Zusammenstellung sehr gut, auch mit dem Wissen, dass es einen weiteren Band gibt. Es sind hier nicht die besten von allen Shinichi-Fällen drin, aber vom Anfang auf jeden Fall die wichtigsten. Und es gibt ja noch einen Nachfolgeband, wo auch dann die wichtigsten darauffolgenden Shinichi-Fälle enthalten sind. Wie gesagt, durch die Texte bekommt man auch gut rein in den Manga und es ist so praktisch wenig dabei, was man so halt sich nicht erschließen kann, auch wenn man Detective Conan noch nicht kennt. Von daher auch für Einsteiger sehr gut, sehr gut. Und mir bleibt eigentlich nichts anderes übrig, trotz der 4 von 5 Bewertungen hier immer wieder die volle Punktzahl hier für den Gesamtband zu geben, also 5 von 5 Shinichis. Ja, ich sage kurz was, ich bin zwar nicht ganz unbefangen, aber auch ich vergebe 5 von 5 Collins in diesem Fall. Grandioser Band. Ja, ich schäme mich fast ein bisschen, das zu sagen. Die Fallauswahl ist wirklich sehr, sehr gut. Den letzten Fall mochte ich persönlich nicht so sehr. Er hätte aber nach wie vor auf keinen Fall fehlen dürfen. Ja, das wäre Quatsch. Ja, das ist halt, er muss halt rein. Ich freue mich auf den zweiten Sonderband, Shinichi Returns. Und ich möchte noch sagen, seitdem mein Name hier drin steht, habe ich über 300 neue Facebook-Freundschaften geschlossen. leider habe ich aber nur die Frauen angenommen. Die Männer, die waren mir nicht so, ne? Mach's den Kogo-Style. Nee, Quatsch. Nur Spaß. Alles gut. Vielen Dank für alles. Ihr seid dran. Ja, wirklich ein sehr schöner Band, der ja auch exklusiv nur bei uns in Deutschland erschienen ist. Also ein kleines Highlight hier. Oder ein großes Highlight. Ganz groß. In mehrerlei Hinsicht. Wie Shinichi. Ja. Ja, wirklich sehr schön. Hat mir sehr gefallen, diesen Band zu lesen. Gerade auch mit den älteren Fällen wie Tödliche Perlenkette und der Giftmord, was ja schon Jahre her ist, dass ich sie wirklich gelesen habe, weil sie ja auch schon Jahre her ist, dass sie hier veröffentlicht wurden. Und man liest ja selten Fälle mehrmals. Also bisher habe ich das noch nicht gemacht. Deswegen sehr schön, die Fälle quasi nochmal neu zu lesen für mich. Und den alten Zeichenstil und die damaligen Geschehnisse nochmal zu sehen. Und ja, wirklich sehr schön, auch sehr schön mit den Texten zwischendurch und dass ein neuer Name im Impressum steht und alles schön, alles gut. Und ja, zweiter Teil kommt, zweiter Teil zum Podcast wird auch kommen. Ich bin gespannt. Ich danke allen, die an dem Band mitgewirkt haben. Ich empfehle ihn allen, kauft ihn euch gern auch über den Wikishop von uns und gebe 5 von 5 Sherlock Holmes Freaks. Ja, ich würde 4,5 geben. Ist zwar alles super, aber im Vergleich zur Special Romance Edition, die zwischen den Fällen noch halt so extra Seiten hatte, die noch ein bisschen was geboten haben, beziehungsweise der Special Black Edition, die eben ausführlichere Zusammenfassungen hatten, da ist der Mehrwert so ein bisschen, aber gut, es sind bis auf das erste Kapitel natürlich alles Fälle, die in Deutschland veröffentlichten Sonderbänden noch nicht erschienen sind, von daher als Shinichi-Nachschlagewerk, dem ersten Teil zumindest, ist es natürlich trotzdem so, und die Fälle sind an sich super, deswegen 4,5. Ja, also denke ich mal eine sehr gute Bewertung hier. Damit können wir den Cast dann auch guten Gewissens beenden. Also gerne hier die Shinichi Edition kaufen, 5,99 €, wie gesagt, für, ich glaube, 19 Kapitel oder wie viele auch immer. Also ein ganzer Batzen für so wenig Geld. Ich verweise noch auf unser Wiki, conninwiki.org, auch mit allen Informationen zu diesem Sonderband, conninforum.org, wo auch über diesen Sonderband diskutiert wird, conninnews.org mit allen Informationen zu kommenden Sonderbänden und auch zu der Veröffentlichungshistorie dieses Bandes. Wir sind auch zu finden auf Facebook, facebook.com/conninews, twitter.com/conninews, youtube.com/conninews, instagram.com/conninews und wir haben unseren Cast auch bei iTunes, dort sind wir als Conincast zu finden oder auch einfach Conninews eingeben und uns dort kostenfrei abonnieren und alle Ausgaben kostenlos auf euer iGerät bekommen, nicht iHeiberer, sondern iPhone, iPad, iPod, ja ganz egal, iPod Nano, iPod Shuffle. Ich bedanke mich fürs Zuhören, sage tschüss, wünsche euch viel Spaß mit dem Band, bleibt sicher und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, liebe Leute. Tschüss, bis Teil 2. Tschüss, bis zum nächsten Mal.